Wolfshund. Zwei Wolfshunde. Drei Wolfshunde. Vier Wolfshunde. Vier Wolfshunde und eine Hyäne. Vier Wolfshunde und zwei Hyänen. Vier Wolfshunde und zwei Hyänen. Ein Tiger, ein Elefant. Ein Papagei. Zwei Papageien. Vier Papageien. Fünf Papageien. Achtung, ein Ei. Drei bis vier Ziegen, ein Wolfshund, zehn Giraffen und eine Zoologin. Baba!